Das fünfte internationale Festival zur Lobpreisung der großen Menschen von Paek Do-san findet vom 13. bis zum 17. August zu C106 2017 in Pyongyang und im Gebiet um das Gebirge Paek Do statt. An diesem Festival nehmen die Delegationen und Delegierten des Internationalen Vorbereitungskomitees und der Regionalen und Nationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paek Do-san 2017, der progressiven Parteien, der Organisation für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk und der Internationalen Demokratischen Organisation sowie die Persönlichkeiten verschiedener Kreise teil. Während des Festivals werden bunte politische und kulturelle Veranstaltungen wie Besuch in die heiligen Städte der Sonne, Treffen beim Sonnenaufgang auf dem Berg Paek Do, Kongress für Lobpreisung der großen Menschen von Paek Do-san 2017, Kundgebung für Solidarität mit dem koreanischen Volk und weitere organisiert.